Thank you. es ihm ganz über den Haufen blasen. Max war bei diesem schrecklichen Wetter im Wald. Zudem habe ich so quälende Träume gehabt. Träume? Ich habe immer gehört, was einem vor dem Hochzeitstage träumt. Das muss man sich merken. Was träumtest du denn? Mir träumte, ich sei in eine weiße Taube verwandelt und fliege von Ast zu Ast. Max zielt nach mir, ich stürzte. Aber nun war die weiße Taube verschwunden, ich war wieder Agathe und ein großer schwarzer Raubvogel lag in seinem Blut. Du allerliebst! Also wie kannst du dich über so etwas nur träumen? Na ja, da hast du ja die ganze Bescherung. Du arbeitetest noch später in deinem weißen Brautkleid, da hast du die weiße Taube. Du erschrakst von den Adlerfedern auf Maxens Hut, da hast du den schwarzen Vogel. Bin ich nicht eine gute Traumdeuterin? Aber hast du nie gehört, dass Träume in Erfüllung gehen? Fällt mir denn nichts ein, sie zu zerstreuen? Freilich, alles kann man nicht verwerfen. Ich selbst weiß da ein grausenerregendes Beispiel. Und kreid weiß endlich wieder. Aber was hast du mir jetzt auf die Nase gefallen? Kannst du dir das vorstellen, Agathe? Das Bild ist diese Nacht zum zweiten Mal von der Wand heruntergefallen und hat ein großes Stück Kalk von der Wand gerissen. Der ganze Rahmen ist zertrümmert. Was könnte mich ängstigen? Ach, du ziehst es doch vor einer Spinne. In einer solchen Nacht, wo alle Posten zittern und krachen, ist es dazu verwundern? Nun frisch nochmal das Ende des Liedchens gesungen. Ja. Thank you. mir. Reiner nicht. Vier für dich, kann der Bruder Redliche teilen. Ich habe nur noch eine. Ich noch eine, du noch eine. Die hebt dir auf zum Probeschuss. Ihr guter Freund des Mahns wird meine Jagdgenossen. Und nun zu etwas anderem. Ich genehmige sehr gerne die Wahl, die ihr mein wackerer Kuno getroffen habt. Wer von euch wird die Eilampen? Gefällt mir. Solange ich ihn aus der Ferne beobachtete, tat er drei Meisterschüsse. Ich kann ihm in allem nur das beste Zeugnis geben. Gewiss wird er sich stets beeifern, euer Gnaden würdig zu sein. Das hoffe ich. Sage mir, möge sich bereithalten. Wo bleibt denn das Püppchen? Wo ist die Braut? Ich habe zu ihrem Lob so viel gehört, dass ich auf die Bekanntschaft richtig neugierig bin. Nach dem Vorbilde einer erlauchten Ahnung war sie immer sehr gnädig in mich und mein Haus. Drei Schüsse habe ich getan zum Erstaunen. Ich spart dich auf, unfehlbare Glückskugel. Du lasst es Zentner schwer in meiner Hand. Der Zeit nach müsste meine Tochter längst hier sein. So, wollt ihr mir gnädige Gehör schenken, Herr Fürst, so lasst den Probeschuss vor ihrer Anwesenheit abfinden. Der Bursch hat seit einiger Zeit einen ganz besonderen Umstand gehabt. Und ich fürchte, die Anwesenheit seiner Frau könnte noch mehr in Verwirrung setzen. Wer weiß, Alter, ob es uns beiden am Hochzeitstage besser gegangen wäre. Wohlauf, junger Schütz! Noch einen Schuss für heute früh, deine drei ersten, und du bist geboren. Siehst du, und die weiße Taube auf dem Zweig. Die Aufgabe ist leicht. Schieß! Schieß nicht, Max, ich bin... Thank you. Schwach war ich. alle Welt.